יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דיברך חירותי וימליך מלכותי. Ich weiß gar nichts über ihn. Ich auch nicht. Ich weiß ja wenig. Geister in Princeton. Hörspiel nach dem Theaterstück von Daniel Kehlmann. Ich habe ihn zum ersten Mal im Supermarkt gesehen. Ich bin so erschrocken. Er hat nur am Telefon mit mir gesprochen. 2 Jahre lang. Seit ich Direktor des Instituts war. Einmal habe ich ihn zu Hause besucht. Ganz am Ende. Das hat ihm nicht gefallen. In seinem Einkaufskorb. Tiefkühlerbsen. Auch Maiskonserven. 10 oder 12 davon. Als ich ihn gegrüßt habe, hat er den Kolb hingestellt und ist weggelaufen. Er hatte immer Angst, ich würde ihm kündigen. Da ist er noch einkaufen gegangen. In den letzten Jahren wollte er überhaupt nicht mehr aus dem Haus. Er ist wirklich gelaufen. Ganz schnell. Mit großen Schlitten. Er trug 2 Legemäntel. Einen über dem anderen. Und eine Wollmütze. Aber warum hätte ich ihn kündigen sollen? Er war unser berühmtester Mitarbeiter. Allein, dass er im Verzeichnis stand, war unbezahlbar. Als hätten wir Aristoteles angestellt. Mitten im Hochsommer. Es war glühend heiß. Er sprach von unsichtbaren Spezialagenten, die sich in der Zeit so frei bewegen wie wir im Raum. Da habe ich ihm geschrieben und ihn um ein Treffen gebeten. Er hat mich zu Dave's Diner bestellt, am Stadtrand. Furchtbar schweres Essen. Ich war gerade erst aus China gekommen und nicht an die amerikanische Ernährung gewöhnt. 3 Stunden habe ich gewartet. Dann bin ich gegangen. Der größte Logiker aller Zeiten glaubte an Engel und Gespenster. Wie soll unsere Zunft damit fertig werden? Wir werden es ignorieren. Was bleibt uns anderes übrig? Bin ich zu spät? Die Trauerfeier für Herrn Professor Dr. Gödel? Die ist hier. Ich bin Harry Wolf, Direktor des IAS. Direktor des? Institute for Advanced Study. Erfreut Botschaftsrat Strinetzky, österreichisches Generalkonsulat New York. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Bitte nein, durchaus nicht. Aber darf man denn überhaupt einen Kranz niederlegen bei einer jüdischen Trauerfeier? Wie lautet das Protokoll? Wir konnten das nicht so schnell feststellen im Konsulat. Wieso jüdisch? Er war doch Jude. Nein. Also nach unserer Information. Er war kein Jude? Ich denke nicht, dass dieses Wort irgendeinen Sinn hat. Nein, war er nicht. Also kann ich den Kranz niederlegen? Bitte, Sir. Ich kann es noch immer nicht glauben. Es ist, als wäre er noch hier. So wenig Leute nur. Wir kannten ja keinen. Kurzi wollte niemanden treffen. Ich war nicht der Einzige, der er zu Dave's Diner geschickt hat. Jedem, der ihn sehen wollte, ging es so. Das Lokal in der größtmöglichen Entfernung zu meinem Haus im ganzen Umkreis von Princeton. Warum hat er nicht einfach abgesagt? Leute, denen man absagt, stehen irgendwann trotzdem vor der Tür. Unglaubliche Hartnäckigkeit. Ich habe nie verstanden, warum er mich danach trotzdem empfangen hat. Warum ich sein Assistent werden konnte. Weil sie Chinese sind. Er mochte Chinesen? Durchaus nicht. Die Geister haben ihm gesagt, dass ihm von Asiaten kein Unglück droht. Er hat den Geistern immer geglaubt? Sie haben ihm gesagt, dass man ihn vergiften wird. Deshalb musste ich immer vorkosten. Und nie war ich mir sicher, ob du nicht mit ihnen im Bund warst. Ich habe noch ganz am Ende versucht, ihm Essen zu bringen. Hühnchen mit Lais. Er hat nicht aufgemacht. So eine Unsicherheit kann man auf die Dauer gar nicht ertragen. Sein großer Beweis. Die Unvollständigkeit. Wie eine Symphonie. Kann ich der Frau vertrauen, kann ich essen. Und trotzdem, so verdreht und... Ja, sie liebt mich. Aber sie könnte auch gegen eine Doppelgängerin eingetauscht worden sein. Beinahe verrückt. Nennen Sie ihn nicht verrückt. Ja, sie war immer gut zu mir. Aber dass sie das morgen auch noch sein wird, ist nur ein Schluss aus Deduktion. Man weiß es nicht. Dem Wahnsinnigen hilft keine Logik. Und wäre er der schellste Denker. Sie haben mich dann eben doch nicht vergiftet, sondern meine Überzeugung, dass sie mich eines Tages vergiften würden, ausgenützt um mich ohne Gift zu erwischen. Hat er wirklich einen Gottesbeweis geschrieben? Der Beweis ist dringend. Ich habe ihn abgetippt. Ich kann nicht mehr schlafen seither. Hätte ich die Vergiftung nicht kommen sehen, so hätte ich nicht aus Furcht zu essen aufgehört und sie hätten mich tatsächlich vergiften können, wie ich es ja auch vorhersah. Da ich aber überzeugt war, ich würde vergiftet werden, wurde ich nicht vergiftet, sondern vom Hunger getötet. Dass Gott sich beweisen lässt, sagte er zu mir, heißt nicht, dass Gott gut ist. Andererseits, und da liegt der Hund begraben, war ich ja eben wirklich nicht sicher. Wäre ich es gewesen, ich hätte essen können, denn dann hätte ich ja gewusst, dass keine Vorsicht mich vor dem Gift hätte bewahren können. Frau Professor Gödel. Sie konnten meine Überzeugung also nur ausnützen, weil ich eben doch nicht sicher war. Mit Ihrem Einverständnis würde die Republik Österreich Ihrem Gemahl bitte posthum den großen Staatspreis zweiter Klasse verleihen. Und mit Recht war ich es nicht. Zweiter Klasse. Schließlich bin ich auch nicht an Gift gestorben. Wie man es dreht und wendet, es ist alles korrekt. Als einem verdienten österreichischen Bürger, der in den dunklen Jahren der deutschen Besatzung seiner jüdischen Abstammung wegen... Aber haben Sie nicht gehört? Er ist kein... ...ins Exil gezwungen... Wenn einem keiner glaubt, dass man kein Jude ist... ...bedeutende Leistungen international geehrt... Dann ist man wohl Jude. ...wieder ins Bewusstsein zu rücken als einen Zeugen der großen Zeit österreichischen Denkens... und österreichischer Philosophie, von denen wir hoffen, dass sie eines Tages wieder ihre geziemende Heimstatt in der Bundeshauptstadt Wien nehmen wird, darf ich Ihnen, Frau Professor Gögel, in Vertretung Ihres verblichenen Gemahls hiermit den Staatspreis gemeinsam mit den Grüßen unseres Staatsoberhauptes, Herrn Bundespräsident Dr. Rudolf Kirchschläger, überreichen. Aber wie können Sie erst jetzt kommen, nach all den Jahren, und dann noch zweiter Klasse? Herzliebste, keine Angst, mich beleidigt nichts mehr. Kannst du dir vorstellen, wie gut es tut, nicht mehr zu existieren? Wie geborgen man ist. Nur dich vermisse ich noch. Aber immer weniger. Man gewöhnt sich schnell ans Nichtsein. Und außerdem verschwindet nichts. Eine Rakete, wäre sie schnell genug, könnte dich zurückbringen zu einem Zeitpunkt, an dem ich noch lebe. Das habe ich bewiesen. Er hat immer gesagt, eine Rakete könnte uns zurückbringen in vergangene Zeiten. Wir haben uns im Park getroffen. Ich war so jung. Ich wusste noch nichts. Wir haben uns im Park getroffen. Mhm, empfehle mich. Muss zurück nach New York. Wir haben einen Empfang zu Ehren von Professor Karajan. Nachmittag war es. Sie gehen hier oft spazieren, habe ich gefragt. Sie gehen hier nie spazieren, hast du geantwortet. Sie wären mir aufgefallen. Meine Wohnung in der Florianigasse. So viele Teppiche. Du warst noch... Ich war noch verheiratet. Weißt du, wo du verreist? Warum wurde dann alles anders, Kurzi? Warum konnte es nicht so bleiben? Ich bin in etwas hineingeraten. All das Denken. Verwirrt hat es dich. Was heißt schon verwirrt? Man darf beim Fragen nicht zurückschrecken, auch nicht vor dem Wahnsinn. Man sieht einen Spiegel, der sich in einem Spiegel spiegelt. Man möchte sich abwenden, aber man tut es nicht. Plötzlich fängt man an zu verstehen. Bist du noch hier, Kurzi? Nein, Arzl, das bin ich nicht. Auf irgendeine Art bist du noch da. Selbst wenn, es würde mir alles nichts mehr bedeuten. Kannst du mich hören? Nein, Arzl. Du hörst mich. Ich weiß es. Arzl, ich bin tot. Ich höre dich nicht mehr. Professor Kurt Gödel? Sind Sie auch von der Regierung? So kann man es ausdrücken. Aber Sie sind doch... ich. Und das wundert dich? Ist das ein Verhör? Ganz im Gegenteil. Ich werde dir Dinge sagen, die du natürlich schon weißt. Die Welt ist vernünftig, aber sie enthält Fehler. Sie hat schadhafte Stellen, Risse. Ist die Vernunft konsistent... Wir können es nicht wissen. Vielleicht ist Vernunft ein Albtraum. Vielleicht sind wir verrückt, wenn wir meinen, am klarsten zu sein. Das hast du gezeigt. Natürlich wurdest du daraufhin verfolgt. Denkst du, wir lassen uns alles gefallen? Das habe ich nie gedacht. Sie gehen hier oft spazieren? Sie gehen hier nie spazieren. Was passiert jetzt mit mir? Nichts. Das hier ist schon die Strafe. Die Rückschau auf ein Leben, das immer dieses Leben bleiben wird. Nie ein anderes. Immer nur das eine. Und alles, was du versäumt hast, bleibt versäumt in Ewigkeit und wird wieder versäumt. Und was du getan hast, tust du von neuem. Jedem seine eigene Hölle. Und das ist deine. Ich bin Adele Pockert. Mein Name ist Kurt Gödel. Kurti Gödel bin ich genannt, Österreich mein Heimatland. In Brünn bin ich geboren, dem Himmel auserkoren. Das hat mir Mutti beigebracht, als ich klein war. Sie sind Student? Ich bin Doktor. Mein Spezialgebiet ist, na egal, ich habe sie tanzen sehen. Ach so, deshalb. Nein, ich habe nicht deshalb. Wenn ich nicht wüsste, dass sie Tänzerin sind, ich hätte sie genauso angesprochen. Gefalle ich dir? Sehr. Gefalle ich Ihnen? Mir gefallen viele. Aber ich bin verheiratet. Warum? Was ist das für eine Frage? Wollen Sie zu mir mitkommen? Du verlierst dir keine Zeit. Ich wollte Sie Mutti vorstellen. Deiner Mutter? Na, vielleicht lieber nicht. Eine Tänzerin. Jemand wie dich habe ich noch nie... Weißt du eigentlich, wie viel älter ich bin als du? Nein. Wie alt sind Sie? Du sprichst nicht oft mit Frauen, oder? Sie gefallen mir sehr. Sie sind nicht schön im gängigen Sinn, aber sie sind so lebendig. Und klug sind sie auch. Und ich glaube, man kann sich auf sie verlassen. Du kannst einer Frau doch nicht sagen, dass sie nicht schön ist. Mutti wird es gar nicht mögen, dass sie Tänzerin sind und schon verheiratet. Aber sie haben wunderschöne Beine. Ich würde sie gern küssen. Am helllichten... Mama, warum? Wir kennen uns gar nicht. Du sollst nicht immer warum fragen. Aber... Nein. Aber... Jetzt kennen Sie mich doch. Sag es auch. Ich will es hören. Kurti Gödel bin ich genannt. Österreich, mein Heimatland. In Brünn bin ich geboren, dem Himmel auserkoren. Wer steht über dir? Die Mama, du. Und über mir? Der Herr Papa. Und über ihm? Der Bürgermeister von Wien. Und über den Bürgermeister? Seine Majestät, der Kaiser. Und über dem Kaiser? Gott, der Herr. Sehr gut, Kurzi. Aber wenn wir verlieren, was wird dann aus dem Kaiser? Wenn wir was verlieren? Den Krieg. Aber um Gottes Willen, Kurzi, das geht doch gar nicht. Wir verlieren doch nicht den Krieg. Warum nicht? Schon wieder warum. Wir verlieren nicht. Punktum. Du kannst deiner Majestät vertrauen. Die Dinge sind vernünftig, ordentlich und gut. Droben im Himmel und hier unten bei uns in Österreich. Für immer? Immer. Aber das ist so lang. Immer. Die Zeit. Gibt es in anderen Ländern. Hier gibt es den Kaiser. Mach deine Aufgaben. Bin schon fertig. Ein Fehler in der zweiten Zeile und dann eine inkorrekte Ableitung. Ich bin nicht gut in Mathematik. Das wird sich ändern. Warum? Weil du anfangen wirst, dich dafür zu interessieren. Du wirst bemerken, dass du Rätsel lösen kannst, wenn du dich auf sie konzentrierst. Warum? Einfach so. Weil du es kannst. Ich dachte, alles hat einen Grund. Das ist ja nicht auszuhalten. Ich habe immer solche Angst in der Nacht. Ich habe das Gefühl, dass mich jemand beobachtet. Sobald ich meine Augen schließe, macht etwas die seinen auf. Ganz nahe bei mir. Das Gefühl drückt dich nicht. Mama sagt, der liebe Gott schützt mich. Sie irrt sich. Wird das besser? Nie. Wenn du umkehrst, solange es noch geht. Du bist ein kluger Junge. Du könntest Geschäftsmann werden wie dein Vater oder Ingenieur. Aber warum? Herrgott, unterbrich nicht ständig. Das alles könntest du, aber natürlich wirst du tun, was du tun wirst, weil du es schon getan hast, unzählige Male. Das verstehst du noch nicht. Du wirst es verstehen. Viel zu bald. Was soll denn das, Kurzi? Warum machst du deine Aufgaben nicht? Ich bin schon fertig. Mit wem hast du gesprochen? Mit niemandem. Ich hab dich doch reden gehört. Mit mir selbst, Mama. Nur mit mir selbst. Du weißt, dass wir heiraten werden. Kurt, bitte. Vergiss das. Unmöglich. Aber hörst du denn nicht? Du bist wie ein großes Kind. Warum soll ich wegen dir... Du weißt, dass wir heiraten werden, weil wir schon verheiratet waren. In einem anderen Leben? In diesem Leben. Es gibt kein anderes. Wann waren wir... In der Zukunft. Bist du wahnsinnig? Vielleicht, aber nicht jetzt. Zeit ist wie ein Zugfahrplan. Die Ereignisse sind die Stationen, an denen er hält. Aber egal, wo du bist, die anderen Stationen gibt es noch. Die verschwinden nicht. Und der Zug fährt im Kreis. Jeder Moment ist für immer. Wovon willst du leben? Ich weiß nicht. Muss man? Was? Leben. Wirst du unterrichten? Unmöglich. Kannst du dir vorstellen, wie dumm Studenten sind? Außerdem lebe ich nicht lang. Sie werden mich umbringen. Wer? Unsterbliche Wesen. Schon gestorbene Wesen. Ein paar Lebendige sind wohl auch dabei. Du bist doch Wissenschaftler. Wie kannst du so etwas sagen? Musst du mir nicht erklären, dass das alles Aberglauben ist und dass ich mich nicht fürchten soll? Aber du sollst dich fürchten. Sich zu fürchten ist selten falsch. Störe ich? Wie kommen Sie hier herein? Die Tür war offen. Ich bin Neumann, Janosch aus Budapest. Genannt John. John von Neumann. Ich weiß, wer Sie sind. Selbstverständlich. Der größte Logiker unserer Zeit. So sagt man. So dachte ich auch bisher. Privatdozent Gödel? Das bin ich. Am 6. September 1930 auf der Tagung für Erkenntnislehre in Königsberg haben Sie die Stellungnahme abgegeben, dass es Sätze gäbe, die zwar richtig, aber im formalen System der Mathematik unentscheidbar seien. Dass es also Dinge gibt, die wahr sind, aber nicht beweisbar. Und dass sich dies beweisen lässt. Es gab keine Gegenfrage. Niemand verstand sie. Leider nicht. Bis auf mich, natürlich. Das freut mich. Ich habe Ihren Aufsatz gelesen. Es ist eine zweischneidige Freude, der beste Logiker zu sein, nur um als Erster zu erkennen, dass man der Zweitbeste ist. Verlassen Sie Wien unverzüglich. Ich reise nicht gern. Hitler wird an die Macht kommen. Dann werden die Repressionen gegen uns Juden unerträglich. Ich bin kein Jude. Das hilft Ihnen auch nicht. Ich kann ein Visum für die USA beschaffen. Ich bin Berater der Regierung. Der Regierung? Sie haben die wichtigste Entdeckung in der Geschichte der Logik gemacht. Als ich es begriffen habe, musste ich mich erst mal betrinken. Zum einen, weil nicht ich die Entdeckung gemacht habe. Zum anderen, weil die Mathematik nie mehr sein wird, was sie war. Dann musste ich eine Frau suchen, irgendeine, die bereit war, mich zu trösten. So mache ich es immer. Ich bin sehr melancholisch. Das kommt von der Intelligenz. Für welche Regierung arbeiten Sie? Für die wichtigste. Die, die den Krieg gewinnen wird. Gödel, ich bin kein netter Mensch, aber ich bin auf Ihrer Seite. Ich hole Sie aus diesem verrotteten Land. Ich denke darüber nach. Aber nicht zu lange. Verabschiede mich, Herr Privatdozent. Gnädige Frau, muss morgen schon in Paris sein. Große Versammlung der Quantenphysiker. Haben Sie sich damit beschäftigt? Die Natur der Materie. Je genauer wir hinsehen, desto verschwommener wird sie. Wir sind auf einer tollen Geisterbahnfahrt. Alle zusammen. Und wer kann ahnen, wo sie noch hinführen wird? Passen Sie auf sich auf. Wo bin ich? Im Volksgarten. In Wien? Hier gehe ich oft mit Mama spazieren. Ach, deshalb. Hier habe ich... Hier wirst du Adele treffen. Du träumst? Ich weiß nicht. Deshalb habe ich Angst vor dem Einschlafen. Wie weiß man denn, ob man träumt? Das kann man nicht wissen. Klug sein hilft nicht, oder? Im Gegenteil. Die Lehrerin der Schule hat von diesem Einstein erzählt. Er scheint keine Angst zu haben. Ich glaube, er versteckt sie nur besser. Du wirst ihn kennenlernen. Ob er auch Stimmen hört? Hörst du denn Stimmen? Immer kurz vor dem Einschlafen. Als würde sich eine Tür öffnen, hinter der Leute auf mich warten. Wird das schlimmer? Werde ich verrückt? Nein. Genauso wenig wie ich. Schlaf jetzt weiter. Ich meine, wach auf. Vergiss diesen Traum. Gödel, danke, dass Sie kommen konnten. Setzen Sie sich. Ich habe Sie gebeten, schon vor unserer Sitzung zu kommen, weil ich mit Ihnen allein sprechen wollte. Guten Tag, Herr Professor Schlick. Gödel, so wird das nichts. Was bitte? Sie sagen nie etwas, Sie sprechen nicht. Was soll das? Herr Professor. Sehen Sie, Sie tun es schon wieder. Kollege Hahn behauptet, Sie seien der begabteste Student, den er je hatte. Will ich gern glauben, kann schon sein. Wir haben Sie zu den Sitzungen des Wiener Kreises eingeladen. Wir haben Ihnen die Möglichkeit gegeben, an unserer Diskussion über Wittgensteins Traktatus teilzunehmen. Aber Sie sagen nichts. Ich denke, Herr Professor. Ja, was denken Sie? Ich denke, Herr Professor, es wird ohnehin zu viel. Ja? Ich denke, wenn man etwas zu sagen hat, sollte man einen Beweis haben. Es ist zu viel Meinung in der Welt. Ach ja, zu viel Meinung. So wollen Sie einen Posten bekommen. Ich will gar nicht. Es war schwer, Sie als Privatdozent durchzubringen. Neurath und ich haben für Sie gestimmt, aber nur Hahn zuliebe. Gute Argumente hatten wir nicht. Von mir aus können Sie der beste Mathematiker seit Gauss sein. So wird das nichts. Ja? Bitte? Sie haben nichts zu sagen? Ach, Nehlböck. Nur herein, setzen Sie sich. Sie können bleiben, Gödel. Vielleicht können Sie Ihren Kollegen ja helfen. Herr Nehlböck fühlt sich nämlich von mir verfolgt. Heute ist offenbar meine Sprechstunde für die Schweigsamen. Sie haben sich doch beschwert, Nehlböck. Sie haben behauptet, dass ich dafür gesorgt hätte, dass Sie keine Anstellung an einer Universität bekommen. Ja oder nein? Was wahr ist, muss wahr bleiben. Sie waren überhaupt nie im Gespräch für eine Anstellung. Herr Professor, das waren Sie. Sie haben mich meuchlings verfolgt. Warum hätte ich das tun sollen? Sie mögen mich nicht. Mochten mich nie. Juden sind tückisch. Nicht, dass es etwas zur Sache tut, aber ich bin kein Jude. Das weiß ich. Aber Sie haben doch gerade... Das ist ja eben das Tückische, dass so viele Juden gar keine sind. Aber mich täuschen Sie nicht. Man hat es mir mitgeteilt. Wer hat Ihnen etwas mitgeteilt? Ich höre Sie. Abends. Immer. Wen hören Sie? Das ist, als ob eine Tür sich öffnet. Dann kommen Sie, die Stimmen. Er will dich töten, Rudi, sagen sie. Er will, dass du arbeitslos bist. Er will auch deine Freundin. Haben Sie eine Freundin? Nein, und das ist Ihre Schuld. Sie wollen mich einlullen, das verstehe ich. Aber das gelingt nicht. Ich höre nicht nur die Stimmen, ich sehe auch. Im Zwielicht oder im Spiegel. Dann sehe ich Ihre Gesichter. Fragen Sie ihn. Wieso mich? Kommt noch. Bald siehst du sie auch. Bald. Ich bin nicht fertig mit Ihnen, Schlick. Ich glaube, er hat Sie bedroht. Ach, seien Sie nicht albern. Was soll er mir schon tun? Das ist die Universität Wien, nicht der Wilde Westen. Er war kein schlechter Mathematiker. Früher. Ich frage mich, was das ist mit der Logik. Es geht ihr um die Vernunft selbst, aber wer sie ausübt, den macht sie verwirrt. Im Leben, Neurath. Die sind zu dumm. Die kommen nicht an die Macht. Und wenn sie an die Macht kommen... Halten Sie sich nicht. Und wenn Sie sich halten, werden Sie sich disziplinieren. Dann sind Sie eine normale Partei. Realpolitik zähmt jeden. Hitler ist ein Schauspieler. Schauspieler sind nie gefährlich. Meine Herren, Wir kommen heute in unserer Lektüre von Wittgensteins Traktatus zu Satz 6.54. Herr Weismann, bitte. Ich muss auf Herrn Wittgensteins ausdrücklichen Wunsch voranschicken, dass alles, was Sie von mir hören werden, meine Worte sind und nicht die Worte Herrn Wittgensteins. Und dass Herr Wittgenstein jede Verantwortung für mögliche Fehler in meinen Formulierungen ablehnt. Als ich vorige Woche also Herrn Wittgenstein im Puchberg aufsuchte, diesmal nicht in Begleitung von Professor Schlick. Bedauerlicherweise wünscht Herr Wittgenstein, mich nicht mehr zu sehen. Auch ich musste 3 Tage warten, bevor er bereit war, mich zu empfangen. Ich hatte ihn beim letzten Besuch durch eine vorschnelle Gegenfrage verärgert. Als ich also Herrn Wittgenstein auf Satz 6.54 ansprach, betonte Herr Wittgenstein zunächst noch einmal, dass es nur 2 Kategorien von Sätzen gebe, solche der Wissenschaft und sinnlose. Die Frage nach der Moral zum Beispiel. Ha, Moral. Herr Kollege Neurath, würden Sie bitte abwarten? Das ist Metaphysik. Herr Wittgenstein sagt ja gerade, dass Moral sich nicht sprachlich, sondern nur im praktischen Verhalten. Ha! Lieber Kollege Neurath, lassen Sie ihn doch ausreden. Hahn, ich kann nicht stumm dastehen, wenn ich solchen Wortplunder höre. Moral. Gödel. Was wir treiben, ist ja nicht bloß Spiel und Spaß. Der Wiener Kreis ist kein Kegelverein. Wir beseitigen Vorurteile, wo sie am schwersten zu finden sind. Nichts ist gewiss, nichts ist sicher. Man weiß gar nichts. Aber man kann das aushalten. Es gibt keine Gespenster. Es gibt keinen Gott. Es gibt keine Seele. Man darf trotzdem fröhlich sein. Nicht mehr lange, dann wird es denkende Maschinen geben, die den mathematischen Kram für uns erledigen. Und wir können uns praktischen Dingen widmen. Die letzten Könige verjagen, den Mindestlohn durchsetzen, eine lebenswerte Welt bauen, die Nazis auslachen, bis sie sich nicht mehr aus ihren Löchern trauen. Sehen Sie das auch so, Gödel? Gödel? Nie wird eine Maschine für uns denken. Junger Mann, Sie erstaunen mich. Meinungen. Einer sagt dies, ein anderer das. Aber Sie haben einen Beweis? Ich habe ihn veröffentlicht und keinen hat es interessiert. Aber das macht nichts. Es reicht, dass er in der Welt ist. Kein System kann wissen, ob es konsistent ist. Kein System lässt sich abschließen. Es bleibt immer ein Rätsel übrig. Ach, Sie wollen behaupten, dass Professor Hahn Ihren Beweis nicht verstanden hat? Ich will nichts behaupten. Ich habe einen Beweis geschrieben. Mehr als der sagt, will ich nicht sagen. Der Junge gefällt mir. Mein bester Student. Ich wusste allerdings nicht, dass er so aufmüpfig ist. Meine Herren, weiter in der Diskussion. Wenn Herr Wittgenstein im Satz 6.54 meint, Herr Weismann, hat er wirklich nicht gesagt, warum er mich nicht sehen möchte? Kein Wort? Bedauere. Aber Sie wissen ja, es reicht ganz wenig, um ihn wütend zu machen. Ein falsches Wort, eine Geste nur. Den Verkehr mit Kollegen Hahn hat er abgebrochen, als er in dessen Bibliothek ein esoterisches Buch gesehen hat. Madame Blavatsky, ein Klassiker. Aber es ist doch sonnenklar, dass man so etwas nicht herumstehen lässt, wenn man Ludwig Wittgenstein zu Besuch hat. Bei mir allerdings fände sich nichts, was seinen Anstoß erregen könnte. War er denn bei Ihnen? Nein, aber wenn er käme. Er wird nicht kommen. Aber wenn er käme, weiß man, hat er wirklich nichts angedeutet? Seltsam. Wittgenstein redet ständig davon, dass man vom Wesentlichen schweigen muss. Aber der Einzige, der tatsächlich schweigen kann, ist Gödel. Heil Hitler, liebe Brügelnastiger. Und wieder ein bisschen sich stärken und kräftigen, zunächst mit unserem Laufschritt, bitte. Lauf, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, hopp, hopp, hopp, hopp. Aufrecht und Kopf hoch, nicht geradeaus. Und 1, 2, 3, 4, noch einmal, und 1, 2, 3, 4, und die Knie etwas höher. 1, 2, 1, 2. Und links, rechts, hopp, hopp, hopp, hopp. Und machen wir zweitens langsames Armkreisen, gleichzeitig als Atemübung gedacht. Beide Arme vorwärts hochführen, einatmen, rückwärts wieder senken, ausatmen. Jetzt. Wir müssen das Land verlassen. Unsinn, das geht vorbei. Schlick und Neurath sagen das auch. Hahn meint, dass Hitler sich nicht halten kann. Mein Gott, Arzl. Er hat mich an der Schulter gepackt und Jud gerufen. Und der andere hat meine Brille genommen. Du brauchst einen Aria-Nachweis. Kannst du sie vertreiben? Alle, die Böses wollen? Ja, Kurzi. Ich vertreibe sie. Mit deinem Schirm? Alle, Kurzi. Versprochen? Immer, Kurzi. Immer. Und das sagst du einfach so? Was? So leicht mache ich es euch nicht. Aber was meinst Warum wolltest du ausgerechnet mich? Weil ich dir gefallen habe? Das ist doch absurd. Wieso soll ich jemandem gefallen? Kurzi. Nichts, Kurzi, fass mich nicht an. Ich weiß, wer dich geschickt hat. Beruhige dich, Kurzi. Sie wird mich bekommen, Arzl, früher oder später. Ich darf keinem vertrauen. Auch nicht dir. Besonders nicht dir. Sie sind überall und ich bin allein. Hilfst du mir? Kurt. So wie du vorhin diese Nazis vertrieben hast mit deinem Schirm, kannst du die Stimmen auch vertreiben? Ich bin so allein. Ja, Kurzi, das kann ich. Immer? Versprochen, Kurzi. Immer. Wittgenstein sagt, seiner Familie droht keine Gefahr. Nicht unter Dollfuß, nicht unter den Deutschen. Niemand würde es wagen, sagt er, Hand an einen Wittgenstein zu legen. Da hat er wohl recht. Aber was unser einen angeht... Hat er wirklich nicht zu verstehen gegeben, was er mir übel nimmt? Ich meine, ein Wort, eine Geste... Wann fahren Sie wieder zu ihm? Er ist auch auf mich nicht mehr gut zu sprechen. Er hat mir untersagt, mein Buch über ihn zu veröffentlichen. Ich habe ihm 3 Briefe geschrieben. Keine Antwort. Um ehrlich zu sein, das beschäftigt mich mehr als dieser politische Karneval. Die Nazis sind bald wieder weg. Wichtig ist jetzt, dass Sie die Fakultät auf Ihre Seite bringen, Gödel. Es sieht im Moment wirklich nicht gut aus für eine Assistentenstelle. Ich habe übrigens versucht, Ihren Beweis zu lesen. Großer Gott, Nelböck, schon wieder. Professor Schlick? Was soll ich Ihnen denn noch sagen, junger Mann? Ich verfolge Sie nicht. Denken Sie doch einen Moment nach, dann werden Sie verstehen. Mein Gott. Hat er wirklich? Hat er das wirklich? Rufen Sie einen Arzt. Wir brauchen einen Arzt. Schon unterwegs, Herr Professor. Nichts. Die Bahn kommt nicht. Wo kommen all die Leute her? Ein Arzt. Es müssen Hunderte sein. Kommt bald ein Arzt. Warum so dunkel? Was ist mit meinen Augen? Irgendwann kommt sie schon. Dann fährt sie wieder. Und alles ist wie vorher. Und all die Stimmen. Hören Sie das? Ja, Herr Professor. Ich bin tot. Nicht wahr? Bahnen fahren immer. Außer sie stehen. Ich verstehe. Der Wind. Woher dieser Wind? Sie stehen ja oft. Sehr oft. Allmählich verstehe ich, was Sie sagen. Auf Wiedersehen, Gödel. Keine Sorge, Weißmann. Sie schaffen es. Sie entkommen nach England. Aber Sie werden dort arm sein und unglücklich. Und ziemlich bald sterben Sie auch. Aber sanft und fast ohne Schmerzen. Kann er mich hören, Gödel? Nein, Herr Professor. Sanft sterben ist viel wert, weiß Gott. Aber was beschwere ich mich? Das große Gewitter beginnt bald. Glücklich, wer vorher noch dran war. Wer mag schon Schlange stehen? Meine Herren. Adieu, Herr Professor. Nein, Gödel. Auf bald. Es heißt, einer aus der Hauptstadt kommt. Ein Inspektor? Aber das wird nichts. Der bleibt irgendwo stecken. Irgendwas hält ihn auf. Der Weg ist so weit. Aus welcher Hauptstadt denn? Ulaanbaatar? Nein. Der Kreishauptstadt. Über der Kreishauptstadt gibt es Ulaanbaatar. Über Ulaanbaatar gibt es Omsk. Über Omsk gibt es Moskau. Angeblich. Ich kenne einen, der mit einem gesprochen hat, der schon mal dort war. In Moskau? In Momsk. Niemand war in Moskau. Ich wäre einmal fast nach Ulaanbaatar gekommen. Was ist passiert? Ich bin nicht hingekommen. Zu weit? Viel zu weit. Immer schneit es. Manchmal nicht. Und dann kommen Mücken. Jetzt sind wir beim Thema. Wir haben gestern 2 Stunden über Mücken gesprochen. Vorgestern. Gestern auch? Ja. Das kann sein. Wir verbringen zu viel Zeit miteinander. Gibt es hier einen österreichischen Konsul? Einen Deutschen, meine ich. Verstehen Sie mich? Was sagt sie? Woher soll ich das wissen? Wir müssen zurück in den Zug. Das ist alles ein Irrtum. Mein Mann wollte niemanden belästigen. Er schaut immer so. Wir sind auf dem Weg nach Yokohama. Dort nehmen wir ein Schiff in die USA. Hat sie USA gesagt? Er hat USA gesagt. Er versteht mich. Was hat sie gesagt? Was sagen Sie? Wir können nicht Russisch. Ich kann ein wenig Französisch. Parlez-vous français? Was sagt sie? Egal. Immerhin ist jetzt jemand hier. Seit 20 Tagen keine Sonne, keine Sterne, alles schwarz. Die Welt ist ausgelöscht. Eigentlich ist das schön. Setz dich hin, Kurzi. Wir haben gültige Pässe mit Ausreisestempel und Transitvisa. Und dazu ein Affidativ vom Institute for Advanced. Kurzi, wie heißt das? Ein Affidativ, ausgestellt von Professor John Neumann. Jetzt wäre mir schon lieber, Sie wären wieder weg. Ja, wenn Sie wenigstens sprechen könnten. Mein Mann ist ein großer Mathematiker. Sie werden Schwierigkeiten bekommen, wenn Sie uns festhalten. Wir hätten gar nicht reisen müssen. Doch, weil jeder dich für einen Jud hält und immer musst du auffallen. Sogar dem Schaffner im Zug bist du aufgefallen. Ich habe nichts gemacht. Aber man schaut die Leute doch nicht so an in fremden Ländern. Dafür muss man doch einen Instinkt haben. Natürlich wird man aus dem Zug geholt, wenn man so schaut. Was machen wir denn jetzt, wenn die uns nicht weiterfahren lassen? Atze, bitte, dann bleiben wir eben hier. Du überschätzt Raum und Zeit. Wo immer man ist, ist man hier. Der Ort ändert nichts an der Definition. Du bist dieselbe überall. Jetzt, wo sie weint, ist das ganz lustig. Besser wäre es, wenn man sie verstehen würde. Natürlich wäre ich auch lieber in Wien als hier. Aber Princeton, Axel, ob wir in Princeton sind oder in der Mongolei, ist doch nicht so wichtig. Jedenfalls müssen wir sie verhören. Verhören? Diesmal du. Ich habe letztes Mal verhört. Wann war das? Letztes Mal. Glaubst du, wir können irgendwie Albert Einstein erreichen, Kurzi? Arzl, der Einstein kann gar nichts tun. Den gibt es hier nicht. Hier gibt es Schnee. Vielleicht ist es besser, wir erschießen sie gleich. Einfacher wäre es jedenfalls. Der sieht freundlich aus. Mit dem kann man sich vielleicht verständigen. Wir müssen nur ins Formular schreiben, dass sie irgendwas zugegeben hätten. Bitte. Wir haben alle nötigen Papiere. Unsere Visa sind gültig. Ich stehe in Verbindung mit der Moskauer Akademie. Professor Valentinov, Professor Maronov, Professor Sobakiewicz. Der kann reden. Wir befinden uns auf der Durchreise. Unsere Pässe sind gültig. Wir haben Transitvisa. Bitte lassen Sie uns zurück in den Zug. Kurzi, du kannst Russisch? Wenig. Woher denn? Axel, das ist nur eine Sprache. Ich habe mit russischen Logikern korrespondiert. Wieder sein Kauderwelsch. Normal sprechen, dünner Mann. Entschuldigung, bitte. Da fehlen Stempel. Das ist völlig unbrauchbar. Axel, soll ich Sie bestechen? Ganz vorsichtig, Kurzi. Kann man Sie bestechen? Was haben Sie gesagt? Ob ich Sie bestechen darf. Fritzi, machst du das auch vorsichtig? Keine Sorge. Zugler, warte! Wir sagen nicht, dass wir Geld nehmen. Wir sagen auch nicht, dass wir keines nehmen. Wir fragen nur, haben Sie überhaupt Geld? Ein wenig noch. Es ist im Absatz des rechten Schuhs meiner Frau versteckt, damit es keiner findet. Das ist ein Provokateur, ein Inspektor. Vielleicht nicht. Also, warum sind Sie hier? Durchreise. Ich trete einen Posten in Princeton an. Man hat mir gesagt, ich darf dort arbeiten, ohne zu unterrichten. Das war meine Bedingung. Haben Sie einmal mit Studenten geredet? Das ist unvorstellbar. Die verstehen gar nichts. Was? Ich bin ja skeptisch. Im Traum hat man mir gesagt, dass ich hingehen soll, aber ich halte es für eine Falle. Da steht Ihre Frau. Ist Tänzerin. Das ist richtig. Meine Frau Gemahlin hat einmal getanzt. Ballett? Nein. Nackt? Auch? Nackt. Wodka? Sie war Tänzerin und sie war nackt, aber sie kocht mir Essen, sie kostet dieses Essen, sie sagt mir, wo ich hingehen soll, wann und wie ich da hinkomme. Sie legt mir Kleider heraus, sie streichelt mich so, wie ich es haben will, sie küsst mich, wenn ich darum bitte, und wenn ich sie bitte, mich nicht zu küssen, dann küsst sie mich nicht. Meine Mutter wollte nicht, dass ich sie heirate, aber... Das eine Mal habe ich mich durchgesetzt. Diese Frau hat nackt getanzt? Muss eine Weile her sein. Und sie wird mit mir gehen, übers Meer und noch weiter. Sie lässt mich nicht allein, weil ich ohne sie nicht sein kann. Das wusste ich immer. Darauf habe ich mich verlassen. Schon bevor ich sie kannte. Der wirkt aber schnell, der Wodka. Mehr? Bitte? Um Gottes Willen, Kurzi, der Zug! Auf mich hört auch keiner. Das stimmt, auf dich hört keiner. Mehr Wodka? Bitte. Geben Sie uns das Geld. Ich glaube, das wäre ein Fehler. Wir nehmen es uns sowieso. Dürfen Sie das? Wir dürfen Sie erschießen. Wir füllen ein Formular aus und alles ist in Ordnung. So viele Leute werden erschossen. Aus so vielen Gründen. Oder ohne Gründe. Es geht so viel verloren zwischen uns und der Provinzhauptstadt. Zwischen der Provinzhauptstadt und Ulaanbaatar. Zwischen Ulaanbaatar und Omsk. Zwischen Omsk und Moskau. Falls es Moskau gibt. Sagen Sie der Frau, dass sie nicht weinen soll. Kurzi, was machen wir, wenn jetzt kein neuer Zug kommt? Wie kommen wir von hier weg? Sie hört auf oder wir erschießen sie sofort. Axel, sei jetzt lieber... Ach, Sie hier? Göde, die Frage ist unter Ihrem Niveau. Sie wissen doch, dass es kein Hier gibt. Aber seit wann wissen Sie es? So von oben herab. Natürlich. Jetzt genießen Sie meine Blamage. Sie haben die Welt immer gesehen, wie ich sie erst jetzt sehe. Immer wie ein Geist. Wie bist du denn gestorben, Elberg? Bin ich tot? Ja. Und nein. Körperlich liege ich in einem Unterstand in Frankreich. Granaten schlagen ein und ich heule vor mich hin. Die Nazis haben mich sofort freigelassen, weil ich ja nur einen Juden umgebracht hatte. Und weil sie dachten, ich bin einer von ihnen. Ich bin kein Jude. Wieso denkt jeder, dass wir Logiker... Ich bin einfach nur irre. Sie nehmen ihm nichts übel? Wundert Sie das? Du hast noch sehr menschliche Reaktionen, Kurt. Aber hier ist alles gleich. Der Tod macht alles gleich. Die großen Mörder und die kleinen Mörder. Und die Anständigen. Er hier wird übrigens in 5 Wochen verhaftet. Wird nie wissen, warum. Irgendeine Säuberung. 10 Tage Verhör in einem Keller ohne Heizung. Dann nach Colima 60 Grad unter Null. Er hält länger durch, als irgendjemand erwarten würde. Dann verhungert er. So wie du, Kurt, später. Aber mit weniger Komfort. Sagen Sie den beiden, Sie sind ein Inspektor. Sagen Sie ihnen, ein Kollege ist schon auf dem Weg, Sie zu suchen. Klingt albern, wird aber funktionieren. Der andere hat Glück. Noch mehr als ein Jahr. Dann geht es schnell, beinahe ohne Schmerzen. Ein Granattreffer. 1 Minute im brennenden Panzer, dann ist es vorbei. Ja, und ich? Sie vergiften wir. Aber Nelbeck hat gerade gesagt, ich verhungere. Sie wissen jetzt schon zu viel. Ich bin Inspektor und ein zweiter Inspektor ist schon unterwegs, um nach mir zu suchen. Nach ihm kommt ein dritter, mächtiger als wir beide. Der Trick ist alt. Dünnermann, überlegen Sie sich etwas Besseres. Aber wer weiß? Wodka? Bitte? Da ist er wieder. Liegt es am Schnee? Viel zu viel, da kommt kein Zug durch. Ist der Zug wieder da, Kurzi? Das kann noch dauern, Atzel. Wie was? Ich habe ihr nur gesagt, dass es noch dauern kann. Dauern ist kein Ausdruck. Es muss geschaufelt werden. Das Schaufeln wäre leichter, wenn wir Schaufeln hätten. Mir ist schlecht. Das kommt vom Wodka. Mehr Wodka hilft. Also, weiter im Verhör. Ein Inspektor wollen Sie sein? Waren Sie in Moskau? Nein. Ich habe dir gesagt, niemand war in Moskau. Dort, wo Sie herkommen, gibt es da Mücken? Da sind wir wieder. Bei den Mücken. Ja, wie soll man das Thema vermeiden? Sie sind so übel. Viel schlimmer als der Schnee. Gar kein Vergleich. Obwohl der Schnee auch sehr schlimm ist. Besonders dieses Jahr. Meine Großmutter hat gesagt, das Jahr sieht schlecht für mich aus. Sie sagt, das steht in meiner Hand. Aber bisher ist alles wie immer. Kalt eben. So viel Schnee. So viel, dass man sich nach den Mücken sehnt. Ja, der Schnee ist viel schlimmer als die Mücken. Gar kein Vergleich. Ich warte schon 20 Minuten. Kurzi hatte sich im Keller eingesperrt. Ach, im Keller diesmal. Er hatte geträumt. Von meiner Mutter. Und die hat Ihnen gesagt, dass Sie in den Keller sollen? Ja. Na, wie auch immer. Gehen wir? passen Sie auf ihn auf, Professor Einstein. Natürlich, ja. Letztes Mal haben Sie ihn unbeaufsichtigt davongehen lassen, bis man ihn dann gefunden hat. Ich weiß schon. Und dass Sie ihn unbedingt der Frau Assistentin übergeben, beim Institut. Niemandem sonst. Die Frau Assistentin weiß, wo sein Zimmer ist. Am Abend hole ich ihn ab. Keine Sorge. Die Prüfung ist morgen. Wir machen das schon. Wenn er durchfällt. Er fällt nicht durch, das machen wir schon. Bis später, Kurzi. Bis später, Herzl. Eine Prüfungsfrage wird mit dem Kongress zu tun haben. Das Zwei-Kammer-System und... Alles Unsinn. Es geht nicht um Ihre Meinung. Die glauben, sie können mit ihrer Verfassung eine Diktatur verhindern. Aber die ist voll logischer Fehler. Werden Sie das dem Richter sagen? Wenn er fragt. Sie wollen doch Amerikaner werden. Ich muss. Also sagen Sie nichts von logischen Fehlern. Wie viele Bundesstaaten gibt es? Wen interessiert das? Sie! Denn Sie wollen nicht hinausgeworfen werden und zurück nach Europa gehen oder nach Argentinien. Haben Sie dieses Zeug auch lernen müssen? Nein, ich nicht. Sehen Sie, der Staat der Gleichheit. Aber weil Sie so berühmt sind und so aussehen wie der Großvater, den jeder haben will? Das liegt nur an diesen Haaren. Und daran, dass ich nie Socken trage. Das findet man lustig, deswegen hält man mich für nett. Aber ich bin nicht nett. Mit mir war noch jede Frau unglücklich. Sie tragen keine Socken? Lassen wir das? Meine Frau weint fast jeden Tag. Sie denkt, ich merke es nicht. Sie tut mir leid, denn ich liebe sie wirklich. Dass ich nicht sicher bin, ob sie mir nicht doch untergeschoben wurde. Aber wenn sie nicht mehr da wäre, würde ich sterben. Wenn meine nicht mehr da wäre, hätte ich endlich Ruhe. Heiraten Sie nie Ihre Cousine, das geht nicht gut. Ich will niemand anderen heiraten. Arzell kostet mein Essen vor, mit meinem Besteck. Immer noch der Vergiftungsblödsinn. Keineswegs Blödsinn. Gestern bin ich wieder gewarnt worden. Von wem? Es war wie ein Gedanke in meinem Kopf. Aber er war nicht von mir. Sehen Sie oft Gespenster? Sehr oft. Gut. Jetzt nehmen wir an, ich bin der Richter. Sehen Sie oft Gespenster? Sehr oft. Sie verstehen nicht. Nicht ich frage jetzt, der Richter fragt, der entscheiden wird, ob Sie Amerikaner werden dürfen. Sie müssen normal und gesund erscheinen. Verstanden? Ich bin nicht blöd. Gut. Ich bin der Richter. Sie werden geprüft. Sehen Sie Gespenster? Oft. Vielleicht fragt er nicht. Warum sollte er nach Gespenstern fragen? Sehen Sie denn jetzt welche? Wenn Sie dabei sind, nie. Das ist seltsam. Als hätten Sie Angst vor Ihnen. Haben Sie je vom OSS gehört? Machen Sie Witze. Die haben tausende Seiten Akten über mich. Man hält mich für einen Kommunisten. Sehen Sie? Aber das ist doch was anderes. Niemand verfolgt Sie. Ich habe aufgedeckt, dass die Konsistenz der Mathematik unvollständig ist und das Weltgewebe fehlerhaft. Sie wollen behaupten, man hat keinen Grund, mich zu verfolgen? Genau, das will ich behaupten. Sie waren es, nicht ich, der die Nicht-Existenz der Zeit bewiesen hat. Ich habe nie... Die Feldgleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie lassen bestimmte extreme Ergebnisse zu. Die Voraussetzung wären gleichmäßig rotierende Galaxienhaufen. Und zwischen ihnen könnte eine nahe an der Lichtgeschwindigkeit fliegende Rakete auf einer elliptischen Bahn rückwärts in der Zeit reisen. Man könnte in die Vergangenheit fliegen, das ist möglich. Es hängt nur davon ab, wie die Materie im Raum verteilt ist. Wir sollten von Ihrer Prüfung sprechen. Ich schiebe, hypothetisch gesprochen, ein paar Millionen Sterne hier und dorthin. Ich fliege ein paar Jahre umher und dann stehe ich vor meinem verstorbenen Vater. Das ist harte Physik. Wo das möglich ist, gibt es keinen absoluten Tod. Sie könnten Ihren Papa wiedersehen, aber Sie könnten ihn auch töten, bevor Sie geboren sind. In dem Fall hätten Sie die Reise nie angetreten und Ihren Vater auch nicht getötet. Was dazu führen würde, dass es Sie doch gäbe und Sie die Reise sehr wohl machen würden. Paradoxa überall. Ich könnte Papa nicht umbringen. Es könnte nicht geschehen, weil es unlogisch wäre. Ich täte es nicht. Das ist der Punkt. Ich liebe ihn doch. Wenn ich ihn noch einmal sehen könnte, warum sollte ich ihn töten? Ich meinte theoretisch. Es geht theoretisch nicht. Daher geht es praktisch nicht. Etwas käme dazwischen, weil die Vernunft es verbietet, ist es nicht machbar. Sehen Sie die Wolken? Es wird regnen. Ich weiß nicht, was die Leute immer mit dem Wetter haben. Ich weiß, das Wetter interessiert Sie nicht. Aber Sie haben ja selbst erlebt, wie die Dinge einen einholen. Ich bin Pazifist und auf meine Anregung hin wird die Atombombe gebaut. Leute, die Forscher und Juden sind, wie Sie und ich, erschaffen eine Waffe. Ich bin kein Jude. Ach, und wieso glaubt jeder, dass Sie einer sind? Das frage ich mich schon lange. Vielleicht, weil Sie emigrieren mussten? Aber ich musste emigrieren, weil mich jeder für einen Juden hält. Paradoxien sind Ihr Spezialgebiet, nicht meines. Jeder schafft sein Leben selbst. Wer an Geister glaubt, wird irgendwann auch welche treffen. Deshalb glaube ich nicht an Geister. Es ist sicherer. Und was ist das mit den Socken? Bitte? Sie tragen wirklich nie Socken? Nein. Warum? Ich bin da in etwas hineingeraten. Jetzt ist es zu spät, noch umzukehren. Aber müssen wir über Socken reden? Die Geister sagen, dass sie die vereinheitlichte Feldtheorie nie finden werden. Das will ich nicht hören. Wieso teilen Sie mir das mit? Ich dachte, Sie glauben nicht an Geister. Umso eher könnte man mich mit Ihren Prognosen verschonen. Sie sagen also, ich schaffe es nicht? Das sagen Sie. Alles bleibt unabgeschlossen? Ja. Und wie viele? Nein. Ich will es nicht wissen. Wie viele Jahre Sie noch haben? Auf keinen Fall will ich das wissen. Was ist die Hauptstadt von Utah? Salt Lake City. Illinois? Springfield. Mehr als 5 Jahre? Mehr. 10? Wollen Sie das wirklich wissen? Nein. Ja, 10. Kansas? Bitte? Die Hauptstadt. Kansas hat eine Hauptstadt? Wie heißt sie denn? Wer? Die Hauptstadt von Kansas. Was wollen Sie in Kansas? Mehr? Bitte? Mehr als 10 Jahre? Mehr. Viel mehr. Als wollte ich das wissen. Aber Sie sagen, dass ich noch mehr als 10 Jahre... Das sagen Sie. Es wird schon gehen mit der Prüfung. Sie dürfen nur nicht anfangen, über die Verfassung zu diskutieren. Ihre Idee, dass es auch hier eine Diktatur geben könnte. Ich kann das sogar beweisen. Wollen Sie das dem Richter sagen? Natürlich. Sie sagen es ihm nicht. Verstanden? Verstanden. Ich bin jetzt der Richter. Könnte es hier eine Diktatur geben? Nein. Aber wenn ich es beweise? Wir fangen von vorne an. Wir gehen zurück, dann drehen wir um und dann kommen wir zurück. Ich bin jetzt der Richter. Und wir sprechen über die amerikanische Verfassung. Einstein, wenn Sie einmal tot sind, habe ich niemanden mehr. Unsinn. Mit wem soll ich dann noch reden? Sie haben doch Adele. Schon. Aber mit wem soll ich dann reden? Herr Professor, machen Sie doch auf. Sie müssen essen. Ich habe Ihnen Hühnchen mitgebracht. Mit Lais. Hao Wang ist hier. Sie kennen mich doch. Sie haben ja immer vertraut. Glauben Sie wirklich, dass Hao Wang Sie vergiftet? Und wenn ich einen Bissen vom Hühnchen nehme, hier und jetzt, vor Ihrem Fenster? Herr Professor, wenn Ihre Frau aus dem Krankenhaus kommt, mit der neuen Hüfte, und Sie sind völlig abgemagert, was soll sie von uns denken? Aber ich weiß, dass Sie da sind. Kurzi, das Rezept ist von deiner Mutter. Grässlich. Segediner Krautfleisch. Ungenießbar. Schau, ich koste. Was beweist das? Wer nicht isst, stirbt. Wer isst auch? Liebst du mich gar nicht? Was hat das mit Liebe zu tun, Segediner Krautfleisch? Grässlich. Die Leute aus Harvard haben angerufen. Hast du gesagt, ich bin nicht da? Es geht um deine Ehrendoktorzeremonie. Ob du nicht doch... Ich gehe nicht hin, auf keinen Fall. Sie würden dich sogar abholen. Nicht hereinlassen. Es ist Herr Wolf. Auf keinen Fall. Er ist doch dein Chef. Eben. wenn er mit dir sprechen will. Du verstehst das nicht. Er sucht einen Vorwand. Er will mich loswerden. Hätten Sie einen Moment, Herr Professor? Wieso kommen Sie hierher? Ja, am Telefon haben Sie es gab Schwierigkeiten mit der Verbindung. Im Büro waren Sie auch nicht, aber dem hier muss ich nachgehen. Eine offizielle Anfrage darf ich nicht ignorieren. Eine Anfrage? Von wem? Ja, von Ihnen. Und Sie? Hier ist ein Brief von Ihnen an die Direktion des Institute for Advanced Study in 5000 Jahren. Das ist nicht von mir. Sie haben unterschrieben. Unmöglich. Sie haben es durch Dr. Wang übergeben lassen. Der sollte es nur tippen, aber nicht abgeben. Also erinnern Sie sich? Nein. Ja, aber... Ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Sie bitten hier die Direktion des IAS in 5000 Jahren... Beziehungsweise deren Rechtsnachfolger. Ja, beziehungsweise deren Rechtsnachfolger, Sie und Ihre Frau in Anerkennung Ihrer wissenschaftlichen Verdienste mit einem zeitreisenden Gefährt abzuholen und in die Zukunft zu bringen, Sie von Ihrer Herzkrankheit und den Altersgebrechen zu heilen und in künftige wissenschaftliche Forschungstätigkeiten einzubinden. Er ist nicht herzkrank. Der Arzt sagt, ihm fehlt nichts. Er isst nur zu wenig. Das muss er ja sagen. Ich ersuche Sie, die Kompendien zu konsultieren und mich und meine Gattin Adele Gödel, geborene Porkert, zu einem Datum, da der Verfall meiner geistigen und physischen Kräfte nicht zu weit fortgeschritten ist, am besten etwa 10 Jahre vor heutigem Datum, abzuholen und in eine medizinisch fortgeschrittene Epoche zu befördern. Dabei ist größte Vorsicht anzuwenden, da ich, wie schon angedeutet, mächtige Gegner habe, deren Einfluss, bereits heute beträchtlich, in den kommenden Jahrtausenden noch wachsen wird. Und wieso sind wir noch hier? Wurden wir abgeholt vor 10 Jahren? Keineswegs. Ich sitze in diesem schrecklichen Haus und bekomme Krautfleisch und sterbe langsam am Herzen. Er hat den Brief abgefangen. Er wird ihn abfangen, genau gesagt. Der Trick ist, nichts wegzuschicken, Arzl. Nie etwas an irgendjemand schicken. Dann kann nichts abgefangen werden. Mein Mann schickt seine Briefe nie ab. Er meint, es genügt, dass sie in der Welt sind, dass sie existieren. Reine Vorsichtsmaßnahme. Sie schreiben hier auch, dass in Kürze eine Vergiftung durch feindliche Kräfte erfolgen wird. Als Direktor des Instituts ist es meine Pflicht, einer solchen Anschuldigung in einem offiziellen Brief formuliert nachzugehen. Bitte vergessen Sie die Sache. Keinerlei Anschuldigung. Gehen Sie. Sie fordern mich also auf, Ihren eigenen Vorwürfen nicht nachzugehen. Dringend. Gehen Sie bitte, Herr Direktor. Hätte ich nicht alles schon damals im Volksgarten voraussehen müssen, als auf mich zukam wie ein selbstbewusstes Kind? Mit wem redest du? Wenn du ständig mit dem leeren Zimmer sprichst, dann kann ich das auch. Und wenn dort ein Geist steht, kann er mich nicht genauso hören wie dich? Vielleicht interessiert ihn ja, was ich zu sagen habe. Aber dort ist keiner. Er ist jetzt da drüben, gemeinsam mit den anderen. Danke, Kurzi. Einsteins Frau. Kurzi, wer ist das überhaupt? Schlick ist da und jetzt auch mein alter Lehrer aus der Volksschule. Und der Dunkle, der oft kommt, aber nie redet. Einsteins Frau hat zu mir gesagt, Glück wird überschätzt. Sie brauchten jemand, wir waren da. Aber Einstein hat bloß mit vielen anderen Frauen geschlafen und nie Socken getragen und sich nicht um seine Kinder gekümmert. Daran kann man sich gewöhnen. Einstein hat sich nicht im Keller versteckt und Briefe geschrieben, ohne sie abzuschicken. Briefe, die man in 5000 Jahren lesen soll, um ihn vor dem Tod zu retten. Uns beide zu retten, Arzl. Das habe ich ausdrücklich. Du hast mein Leben genommen, als hätte es dir gehört. All das Gerede über Zeitreisen. Kannst du mir auch nur ein Jahr zurückgeben? Einen Tag? Wenn die NASA... Man trifft einen Mann und glaubt, er wäre eine große Aufgabe und kümmert sich Tag und Nacht und hat kein Kind. Ja, weil er das Kind ist. Und reist mit ihm in eine gottverlassene Kleinstadt in Amerika und geht niemals irgendwo hin, weil er keinen Tag überleben würde, wäre man nicht da. Er könnte ja nicht einmal essen. Und ganz am Ende kommt man darauf, dass es gar nicht nötig gewesen wäre. Eine andere hätte es getan. Man hätte eine eigene Geschichte haben. Man hätte glücklich sein dürfen. Arzel, ich verdanke dir alles. Ja. Aber wenn es mich nicht interessiert, was du mir verdankst, die aufopferungsvolle Frau, Blödsinn. Ich war Tänzerin. Ich war stolz und schön. Nicht sehr schön. Schön genug und selbstständig. Hatte ich eine andere Wahl? Ja, du bist doch so klug. Sag mir die Wahrheit. Hattest du kommen müssen? Alles, was geschieht, wird durch zureichende Gründe bestimmt. Freiheit gibt es im Moment der Entscheidung. Aber wenn du zurückschaust, war sie nie da. Du hattest eine andere Wahl, aber du hättest sie nicht angenommen. Die Straße, auf der man reist, ist die einzige. Für kurze Zeit war ich glücklich. Das ist viel? Nein, ist es nicht. Wenn du nicht essen willst, lass es. Heute ist es mir egal. Wohin gehst du? Irgendwohin. Dort stelle ich mir vor, wie es wäre, nie zurückzukommen. Ich werde es mir so lange vorstellen, bis ich glaube, dass ich es tun werde. Dass ich wirklich fliehen könnte. Und dann komme ich zurück. Störe ich? Sie waren lange nicht hier. Bin sehr beschäftigt. Politik. Sparen Sie sich die Ironie. Ja, Politik. Da draußen ist ein Feind und ihm ist jedes Mittel recht. Ich weiß. Nicht Ihre blöden Geister. Die Sowjetunion. Wir leben noch, weil wir Waffen haben. Nur deshalb. Mir wäre es auch lieber, es gäbe keine Atombombe. Ich kann nichts dafür. Ich habe das nicht angeregt. Es war Ihr Freund, der friedensliebende Einstein. Ich war nicht mit in Los Alamos. Mich hat keiner gefragt. Aber jetzt, da unser Feind die Bombe auch hat, müssen wir sie leider einsetzen. Und zwar zuerst. Spieltheorie, anständig bleiben oder überleben. Beides geht nicht. Schlimme Sache mit Ihrer Frau. Geht es ihr schon besser? Ich weiß nicht. Eine neue Hüfte in dem Alter ist keine Kleinigkeit. Kommen Sie allein zurecht? Fand Ihre Gattin es auch so schwer mit Ihnen? Welche? Ich hatte 4 oder 5. Das wäre mir zu viel. Dann wird alles schnell langweilig. Mir ist schon wieder langweilig. Wie halten Sie es in diesem Häuschen aus? Das ist ja schauderhaft. Angenommen, es ist, wie Adele sagt, angenommen, alles ist Fantasie und niemand verfolgt mich. Und die Schatten, die ich sehe, dort in der Ecke zum Beispiel, oder da drüben, der Dunkle, oder die 2 vor dem Fenster, alles Einbildung. Wie könnte ich das herausfinden? Das könnten Sie nicht. Ich versuche ja, es mit Vernunft aufzulösen, Tag und Nacht. Ich zähle Fugen im Asphalt oder Straßenlaternen oder die Fliegen im Zimmer. Ich untersuche das Muster der Tapeten und alles ergibt Sinn. Und dass ich darüber nachdenke, ergibt ebenfalls Sinn. Und dass ich darüber nachdenke, was es bedeutet, darüber nachzudenken, ergibt wiederum Sinn. Und wenn ich dann noch darüber nachdenke, warum es Sinn ergibt, dass ich darüber nachdenke... Herr Gott, hören Sie auf. Erinnern Sie sich noch an Neurath? Der wollte immer, dass ihm jemand eine Ohrfeige gibt, wenn er Herr Gott sagt. Jetzt ist er schon lange tot. Herzstillstand am Schreibtisch, irgendwo im Exil. Seinen Geist habe ich nie gesehen. Besonders viel Geist hatte er auch nicht. Als ich von seinem Tod hörte, musste ich weinen. Ich weiß nicht warum. Wir kannten uns kaum. Müssen Sie immer vom Tod sprechen? Draußen ist Sommer. Wollen Sie nicht den Studentinnen nachschauen, wie wir alle? Die tragen jetzt kurze Röcke. Das ist Mode. Das ist Amerika. Essen Sie eine Lobster-Roll. Und falls die vergiftet ist, was soll's? So ist das Leben. Fahren Sie ans Meer. Wann haben Sie zuletzt mit Ihrer Frau geschlafen? Was ist das für eine Frage? Wann? Ich werde Ihnen nicht sagen. Wann? 34. Bitte? 1934. Und da wundern Sie sich, dass Sie Gespenster sehen? Sie beraten die Regierung und jetzt beraten Sie auch mich? Ich verstehe die Probleme der Leute. Dieses seltsame Land verdankt mir viel. Der Präsident weiß das. Als ich im Krankenhaus lag, stand ein Soldat bei meinem Bett, damit die Russen mir nicht heimlich Wahrheitsserum spritzen. Sind Sie noch immer so oft beim Präsidenten? In letzter Zeit seltener. Woran waren Sie damals erkrankt? Wir haben uns aus den Augen verloren in den letzten Jahren. Nichts Besonderes. Müssen wir davon reden? Jetzt erinnere ich mich. Es ist Sommer, alter Freund, die Studentinnen. Sie tragen kurze Röcke, ich weiß. Jetzt erinnere ich mich. Herr Professor, machen Sie doch auf. Es ging über 5 Tage. Sie haben die ganze Zeit geschrien. Sie müssen essen. Ohne Unterlass. Sie haben geweint, geflucht und gebettelt. Sie wollten... Ich habe Ihnen Hühnchen mitgebracht. Nicht sterben. Ich wollte nicht sterben. Frau Lang ist hier, Sie kennen mich doch. Sie wollten nicht glauben, dass es keinen Ausweg gibt. Sie haben mir immer vertraut. Es ist akzeptabel, dass dumme Leute abkratzen wie die Fliegen. Glauben Sie wirklich, dass Frau Lang Sie vergiftet? Aber ein Verstand wie meine oder Ihre. Und wenn ich einen Bissen vom Hühnchen nehme? Einfach ausgelöscht. Das geht nicht. Hier und jetzt? Das ist nicht annehmbar. Vor jedem Fenster? Und gleichzeitig sagt einem eben dieser Verstand, Herr Professor, dass es so sein muss. Wenn Ihre Frau aus dem Krankenhaus kommt. Er verbietet einem Illusionen. Mit der neuen Hüfte. Er macht es unmöglich zu denken, dass es vielleicht noch einen Ausweg gibt. Und Sie sind völlig abgemagert. Man versteht ganz klar, dass es zu Ende geht. Was soll sie von uns denken? Sie haben es leichter. Sie sind irre. Aber ich weiß, dass Sie da sind. Aber es ging noch nicht zu Ende. Wieso? Sie gehen nie weg. Sie sind nicht gestorben. Natürlich nicht. Sie sind... Sie haben Gott bewiesen, Herr Professor. Ich bin hier. Sie... Ich frage mich immer, ob das ein Witz war. Sie sehen ja, dass ich hier bin. Sie sind gestorben, vor über 20 Jahren. Jetzt erinnere ich mich. Gibt es Sie überhaupt? Sind Sie ein Mensch? Lachen Sie mich aus? Sie mit Gott? Neumann? Was erwartet mich? Sie, alter Freund. Sonst nichts. Immer Sie. Wieder und wieder. Mein Leben lang höflich und arbeitsam. Oder eigentlich nicht wieder, sondern immer da. Denn, meine Mutter sparte am Essen. Wie Sie uns bis zur Ermüdung erklärt haben. Damit ich zur Universität. Es gibt keine Zeit. Aber den Tod gibt es. Das ist die schlechte Nachricht. Und jetzt? Auch ihn, immer da. Es ist nicht gerecht. Vielleicht sagen Sie nicht die Wahrheit. Ihre Paranoia langweilt mich. Stelle den Teller hierher. Holen Sie ihn. Sie ist spießig. Ich bitte Sie. Gaben Sie sich wohl. Entschuldigung, ich bitte Sie. Eine Frage noch. Essen Sie, Herr Professor. Ehrenwort, alter Freund. Ich weiß wirklich nichts. Vielleicht kommt ja noch der Abgesandte aus der Zukunft und holt dich. Könnte schon sein. Es ist nie zu spät dafür. Wenn sie kommen, können sie jeden Zeitpunkt aussuchen. Nur wenn du stirbst, ist es zu spät. Sie sollten längst da gewesen sein. Aber sie waren noch nicht da. Also wird nichts mehr daraus. Das verstehe ich nicht. Natürlich nicht. Schlagen Sie im Lehrbuch nach. Sie sind bekannt als einer der oberflächlichsten Denker aller Zeiten. Gehen Sie doch weg, Schlick. Nur für einen Tag, ich bitte Sie. Sie waren so ein höflicher Student. Ich glaube, Wang ist gerade auf dem Weg, sich einen Schlüssel zu besorgen. Die werden hereinkommen. Die werden dich holen, Kurt. Zwangsernähren werden sie dich. Ich wünschte, ich hätte es so gut gehabt. Brillanter Schachzug. Ich träume das, nicht wahr? Diesmal nicht. Diesmal bin ich es wohl, der träumt. Macht das einen Unterschied? Wenn du es bist, wird alles noch geschehen. Wenn ich es bin, ist alles schon vorbei. In jedem Fall ist es schon passiert. Und in jedem Fall passiert es wieder. Der Zug fährt im Kreis. Was wird aus mir später? Ein Professor, ein Mann von Rang und Namen. Du machst so große Entdeckungen. Du wirst dein Leben besser verwenden als die meisten. Aber du wirst immer Angst haben. Zu Recht? Das wirst du nie wissen. Wir müssen gehen. Wohin? Zu einer Trauerfeier. Sag es auf, bitte. Ich habe es so lange nicht gehört. Kurt Gödel bin ich genannt. Amerika ist mein Heimatland. In Brünn bin ich geboren. Und weiter? Weiter weiß ich nicht mehr. Dann gehen wir. Warum? Um herauszufinden, wer von uns träumt. Sie gehen hier oft spazieren, habe ich gefragt. Und Sie? Sie wären mir aufgefallen. Sie hat mich gefragt, wovon ich leben will. Und ich habe gesagt, lang lebe ich ohnehin nicht. Das habe ich geglaubt. Mama mochte sie nicht. Wir haben trotzdem geheiratet. Sie hat mich beschützt und mein Essen gekocht. Und dieses Essen vorgekostet. Jahrzehnt um Jahrzehnt. Sie wird weinen, trotz allem. Sie ist mir gefolgt übers Meer. Es war Mittag, damals im Park. Es war Sommer, da waren wir glücklich. Beinahe glücklich. Für eine kurze Zeit. Geister in Princeton. Hörspiel nach dem Theaterstück von Daniel Kehlmann. Es sprachen Kurt Gödel, Wolfram Berger, Adele Gödel, Petra Morse, Neumann, Erwin Steinhauer, Schlick, Johann Adam Öst, Einstein, Erich Schleier. In weiteren Rollen Franz Josef Tschentschitsch, Michael Dangel, Gerti Drassel, Lukas Gregorowitsch, Florentin Groll, Yuki Iwamoto, Simon Jaritz, Markus Kiepe, Thomas Reisinger, Dietrich Siegel und Wenzel Wotawa. Technische Realisation Anna Kunzio, Stefan Wirtitsch, Peter Kretschmann und Sabine Kaufmann. Regieassistenz Daniela Gassner und Ralf Jordan. Musik Martina Eisenreich. Hörspielbearbeitung und Regie Norbert Schäffer. Produktion Norddeutscher Rundfunk und Österreichischer Rundfunk 2013. Redaktion Henning Rademacher.